Pass auf dich auf! Der Indio-Neger-Mischling grinste mich mit seinen Goldzähnen an. Er stand auf mich wartend unter Bernsteins Fenster. Ich rannte auf ihn zu, aber er sprang davon. Mitten durch die Marktstände, kippte Körbe um und Tische. Ich steckte die Pistole ein und riss eine Machete aus einer bluttropfenden Rinderhälfte. Einholen konnte ich ihn nicht. Hinter dem Markt, wie ein Kaninchen, sprang der Mestiz über Schienen und Schwellen, hetzte bis hinein in den Hafen. Ich blieb 20 Meter hinter ihm, mit einem brennenden Gefühl im Hals und der Ahnung, dass der Mestize ein falscher Hase und ich eine Schildkröte war. Bei einem grauen Öltanker blieb er endlich stehen. Ich stürzte mich auf ihn. Wir fielen zu Boden. Du sollst die Faust auf! Oder ich schneide dir zuerst den Kopf ab! Und dann die Hand! Der Mestize öffnete die Faust. Da lag Bernsteins Ring.